Charlotte ist 11 Jahre alt und das, was man ein vernünftiges Mädchen nennt. Sie ist gut in der Schule, macht nicht zu viel Quatsch und ihre Mutter kann sich meistens auf sie verlassen. Aber in letzter Zeit ist Charlotte anders als sonst, irgendwie nervöser. Und das liegt an diesen beiden sonderbaren Besuchern, die ihr überhaupt keine Ruhe mehr lassen. Viel Spaß euch jetzt mit den Abenteuern von Charlotte. Diese Geschichte ist übrigens eine Ursendung. Das heißt, ihr an den Radios seid die Ersten, die sie jetzt hören können. Bleib stehen! Bitte! Wir wollen nur mit dir reden! Lass mich! Nun, warte da! Wenn ihr stehen bleibt, dann bleibe ich auch stehen. Schau her. Wir stehen. Nicht näher kommen. Wir kommen nicht näher. Was wollt ihr von mir? Wir brauchen Hilfe. Nicht näher kommen, habe ich gesagt. Wovor hast du Angst? Habt ihr mal in einen Spiegel geschaut? Spiegel? Ihr seht total daneben aus, wie aus einem Horrorfilm. Horrorfilm? Was soll das sein? Du siehst nicht normal aus. Ich sehe wenigstens aus wie ein Mensch, aber ihr? Ja, wir sind ja auch keine. Halt den Mund. Ich meine, das ist nicht so einfach zu erklären. Also, entweder du hilfst uns jetzt, oder... Oder? Willst du das wirklich wissen? Macht, was ihr wollt, aber lasst mich in Ruhe. Wir möchten hier weg. Gute Idee. Aber nicht in meine Richtung. Klocks, was soll das? Bleib stehen. Ja, willst du nicht zurück? Doch. Na also. Schon, aber... Na also. Oder ich schreie. Klocks. Klicks. Klocks. Hilfe. Charlotte? Hilfe. Charlotte. Hilfe. Es ist alles in Ordnung. Hilfe. Hörst du mich? Wo bin ich? In deinem Bett. Mach die Augen auf. Mama? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? 3.33 Uhr, genau wie gestern und vorgestern. Ich hatte wieder diesen Traum. Das ist das neue Kopfkissen. Ich suche das alte wieder raus. Nein. Hast du Ärger in der Schule? Es sind Ferien. Ja, seit heute. Vielleicht ist es das Reisefieber. Ich fahr doch nur nach Berlin zu Papa. Aber du fährst allein und zum ersten Mal. Unter Aufsicht des Zugbegleiters. Dabei könnte ich... Es ist besser so, glaub mir. Was wollten sie denn? Wer? Die beiden. Es waren doch wieder zwei. Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du sie einfach mal fragen. Wie denn? Oder du sagst, es ist nur ein Traum. Ja? Immer wieder. Ich habe gelesen, dass das helfen soll. Es ist nur ein Traum. Es ist nur ein Traum. Es ist nur ein Traum. So? Ja, genau so. Und jetzt schlaf noch ein bisschen. Big Jump, oder? Charlotte träumt. Ein Hörspiel für Kinder von Wolfgang Zander. Hans. Was? Ich heiße Hans. Ich bin der Zugbegleiter. Charlotte. Charlotte. Schöner Name. Als ich noch zur Schule ging, habe ich die Ferien immer herbeigesehnt. Verreisen, faulenzen, Bücher lesen. Hier. Nur für dich und mich. Mach es dir bequem. Aber nicht weglaufen. Ich muss Fahrkarten kontrollieren. Sind bestimmt wieder ein paar schwarze Schafe dabei. Ist ja auch nicht gerade billig, die Bahn, was? Wenn was ist, schreist du einfach, okay? Entschuldigung, ist hier noch ein Platz frei? Tut mir leid, das ist ein Sonderabteil. Besuchen Sie es bitte nebenan. Verzeihung, die Dame. Verzeihung, der Herr. Verzeihung, die Dame, Verzeihung, der Herr. Was ist denn mit dem los? Kann ich mich hinlegen? Ich bin auch müde. Na klar. Aber zieh die Schuhe aus. Hallo. Hallo. Da bist du ja wieder. Oh nein. Warum lasst ihr mich nicht einfach in Ruhe? Renn doch nicht gleich wieder weg. Du kommst sowieso nicht vom Fleck. Merkst du das nicht? Ich schreie. Ich schreie. So eine Zicke. Sag das nicht nochmal. Zicke? Hör auf, Klocks. Er meint es nicht so. Ich meine, ich sage es auch. Das ist nur ein Traum. Ein Traum? Für dich ist es ein Traum. Für uns ist es... Das kapiert die nie. Was? Was kapiere ich nie? Setz dich. Na, setz dich schon. Und versprich, dass du nicht gleich ausrastest. Und? Wir sind vom Sukowala. Sukowala? Ja, Sukowala. Ist das eine Stadt? Wo liegt die? In Asien. Oder Afrika? Afrasien, wovon redet ihr überhaupt? Ihr sagt HD706422i dazu. Jedenfalls zu unserer Sonne. Sonne. Leider sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen. Beziehungsweise irgendwas hat uns abgelenkt. Wir wissen es nicht genau. Wie genau? Au! Hast du dir wehgetan? Geht schon. Stell dir vor, jemand hat die Notbremse gezogen und ist auf und davon. Diese Schwarzfahrer. Sachen gibt's, die gibt es gar nicht. Meinen Sie wirklich? Was? Dass es Sachen gibt, die es gar nicht gibt. Wie alt bist du? 11. 11? So, so. Ja, ich glaube, dass es solche Sachen gibt. Ganz bestimmt gibt es die. Ganz sicher. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Sie haben es aber gesagt. Die Schuhe bitte in das Regal, die Jacke an den Haken. Die Schule war ziemlich anstrengend, was? Du glaubst mir nicht, Papa. Sukowala? Was soll das sein? Ich dachte, du wüsstest das vielleicht. Du bist doch Journalist. Charlotte, die ganze Geschichte existiert nur in deiner Vorstellung, in deinem Kopf. Du hast zu viel Fantasie. In deinem Alter war ich auch nicht anders. Mein Gott, was habe ich mir für Geschichten ausgedacht, ja? Von Zauberern und Zeitmaschinen und Zyklopen und all diesen Dingen. Ja. Ja, naja. Aber in der Wirklichkeit, und das hier ist die Wirklichkeit, gibt es keine Zeitmaschinen, kein Sukowala und schon gar nicht kindergroße Leute, die Klicks und Klocks heißen und vom Weg abgekommen sind und ausgerechnet, wenn du schläfst, darum bitten, dass du ihnen hilfst. Wobei sollst du ihnen eigentlich helfen? Weiß nicht. So, so. Und wenn das hier nicht die einzige Wirklichkeit ist? Ach. Und wie soll das bitte schön funktionieren mit einer anderen Wirklichkeit? Meinst du, man macht irgendwo eine Tür auf, eine alte Schranktür vielleicht? Oder rutscht irgendwo in einen Kaninchenbau und schwupps ist man in der nächsten Wirklichkeit? Nein, meine Liebe, sowas ist nicht möglich. Und wenn es doch geschieht, dann nennt man das Kino oder Märchen oder Spinnerei oder Fantasy. Und wenn sie wiederkommen? Vielleicht lag's ja am Schulessen. Manchmal schlägt das nicht nur auf den Magen, sondern beeinflusst auch gleich noch das Ding hier oben. Ich kenne dein Gegenmittel. Gulasch mit Rotkraut und Klößen. Dein Lieblingsessen. Das vertreibt sogar Albträume. Papa. Sag ihnen, dass sie es mit mir zu tun kriegen, wenn sie dich nicht in Ruhe lassen, okay? Na toll. Weißt du, wer nach dir gefragt hat? Schon dreimal? Felix! Halt, hier geblieben. Erst das Gulasch, dann das Vergnügen. Loks. Sehr witzig. Hast du es deinem Vater erzählt? Leider. Die sahen total komisch aus. Wie Typen aus Star Trek. Klingonen? Nee, eher so wie du. Vier Augen, zwei Nasen und jede Menge Antennen auf dem Kopf. Stimmt's? Blöd, Mann. Was du so träumst. Das war kein Traum. Jedenfalls keiner von der üblichen Sorte. Sukovala? Sukovala? Nie gehört. Aber dieses HD 70 noch was? 70642. Hast du mal gegoogelt? Nein. Hört sich nach Astro an. Wie lange bleibst du eigentlich? 2 Wochen. Du hast doch einen Computer, oder? Ja, schon. Na also los. Nicht so hektisch. Mein Vater fand die deutschen Bionoten nicht so prickelnd. Und? 4 Wochen. Kein Surfen und keine Spiele. Mist. Meine Noten sind gleich noch schlechter geworden. Bloß gut, dass endlich Ferien sind. Der Mann dort, sieh mal. Ja, und? Der glotzt doch nur das Schaufenster an. Seit 10 Minuten. Ist das verboten? Das ist ein Spielzeugladen. Außerdem habe ich den schon mal gesehen. Im Fernsehen oder im Supermarkt? Der hat im Zug gefragt, ob noch ein Platz frei ist. Alles war frei und du hast Nein gesagt. Und deshalb ist er jetzt hinter dir her. Du bist so schlau, Felix. Die Lehrer checken's bloß nicht. Geh doch mal rüber und frag ihn, ob er Hilfe braucht. Du kennst dich mit Lego besser aus. Du gehst. Hey, das war nicht ernst gemeint. Bitte. Da, jetzt geht er in den Laden. Na los, beeil dich. Guten Tag. Hallo, mein Kleiner. Kann ich dir helfen? Suchst du was Bestimmtes? Kleiner? Mann, ich wollte nur... Ja? Können Sie mir sagen, wo er hin ist? Wer? Na, der Mann. Was für ein Mann? Du bist der erste Mann heute, Kleiner. Hä? Auf Wiedersehen. Ist alles in Ordnung mit dir? Stimmt was nicht? Hey! Hallo, Papa. Hallo. Hey, hallo, Felix. Hallo. Ich habe mit Beate telefoniert. Mit Mama? Mhm. Doch nicht etwa wegen der Träume. Genau deswegen. Sie meint, ich soll mit dir zum Arzt gehen. Ich bin nicht krank. Ich wusste nicht, dass das schon so lange geht. Du hast doch noch nie auf Mama gehört. Also, so ein Unsinn. Hat sie das gesagt, ja? Naja, aber wenn du denkst, dass das normal ist... Ich denke gar nichts. Mhm, wie üblich. Hallo. Entschuldigung, Charlotte, war nur Spaß. Toller Spaß. Darf ich auch mal was sagen? Charlotte ist nicht krank, da müsste ich auch krank sein. Du kannst ja gleich mitkommen. Wieso? Der Mann ist einfach verschwunden. Fragen Sie die Verkäuferin. Kein Mensch kann einfach so verschwinden. Ein Mensch nicht. Wahrscheinlich hast du ihn einfach nicht gesehen. Weißt du, ob die Verkäuferin immer genau sieht, wer reinkommt? Charlotte, ich habe es Beate versprochen. Haben wir vielleicht auch mal was zu sagen? Was? Ja, schieß los, ich höre. Wir brauchen Zeit. Wozu? Bitte, Papa. Zeit braucht ihr. Also gut. 48 Stunden und keine Minute länger. Dann jedoch... Danke, dürfen wir mal googeln. Wegen Sukovala? Du glaubst doch nicht etwa, dass... Moment, das haben wir gleich. Na bitte, nichts. Ihr solltet noch ein bisschen rausgehen. Klicks hat gemeint, wir würden die Sonne HD 70642 nennen. Ach, meinte Herr Klicks das? Und du glaubst, wenn ich das jetzt eingebe, würde was Vernünftiges bei rauskommen? Ich tippe mal auf Hundefutter oder auf ein Mittel gegen Halsschmerzen. Okay, nochmal bitte. HD 70642. Ach. Na sowas, das ist ja... Der Stern mit seinem Begleiter ist das dem Sonnensystem ähnlichste Objekt, das bislang entdeckt wurde. Er wird umkreist von einem Planeten mit doppelter Jupitermasse und 3/5 dessen Abstands. HD 70642 ist jünger als unsere Sonne. In seiner Nähe können erdähnliche Planeten sein, auf denen sich gerade Leben entwickelt oder aus dem Meer kriecht. Die Entfernung von unserem Sonnensystem bis zur Sonne HD 70642 beträgt 94 Lichtjahre. 94 Lichtjahre. Damit ist das wohl geklärt, hm? Ein für alle Mal. Und jetzt raus hier. Wieso geht das nicht? Schau mal, bei mir geht es auch. Hey, wo rennst du denn hin? Warte doch! Felix! Was? Hier stimmt was nicht. Sehe ich auch so. Vielleicht hat dein Vater ja recht. Wie meinst du das? Naja, du rennst hier wie besenkt durch die Gegend. Vorsicht! Du kannst doch nicht einfach über die Straße laufen. Oh Mann. Glaubst du etwa? Ich glaube gar nichts. Aber 94 Lichtjahre sind 94 Lichtjahre. Und in Physik habe ich eine 1. Du musst mir ja nicht nachlaufen. Geh doch dein blödes Eis essen. Na los! Ich gehe. Worauf wartest du noch? Au! Oh, kannst du nicht aufpassen? Oh, entschuldige. Du bist plötzlich stehen geblieben. Da. Was? Der Mann aus dem Zug. Ich sehe keinen Mann. Er ist eben da reingegangen. Nanu? Magisches Theater. Nur für Kinder und Verrückte. Vorstellung ganztägig. Magisches Theater? Das muss neu sein. Kenn ich nicht. Hey, willst du da rein? Eigentlich nicht, aber... Warte! Würde ich ja gern, wenn es ginge. Oh Mann. Charlotte, hallo. Hans. Wollt ihr hier rein? Ach ja, ihr seid ja Kinder. Und Sie? Sind Sie etwa verrückt? Ich meine... Ich hoffe nicht. Nein. Obwohl, wenn man auf diese Art von Werbung hereinfällt, muss man schon verrückt sein. Und? Was und? Das ist Hans, der Zugbegleiter. Das ist Felix. Haben Sie den Mann aus dem Zug gesehen? Ich sehe jeden Tag hunderte Männer. Junge, alte, kluge, dumme, jede Menge dicke, sehr wenig dünne. Du kannst nicht zufällig ein bisschen genauer werden. Er meint den, der sich in unser Abteil setzen wollte. Ach, du meinst, Verzeihung, die Dame, Verzeihung, der Herr, den? Genau. Nein, den habe ich nicht gesehen. Er ist aber doch gerade hier hineingegangen. Tatsächlich? Sie müssen ihn bemerkt haben. Dein Freund ist ja ganz aufgeregt. Was ist denn los? Der ist immer so. Gar nicht. Weißt du, was ich glaube, Charlotte? Ich glaube, es war der höfliche Mann, der die Notbremse gezogen hat. Haben Sie es gesehen? Das nicht. Aber er verließ sein Abteil, als ich das davorliegende Abteil kontrollierte. Und nach dem Weiterfahren habe ich ihn nicht mehr gesehen. Der Mann, der sich in Luft auflöste. Na, jedenfalls in diesem Theater hier ist niemand. Kein höflicher Mann, kein Schauspieler, kein Zuschauer. Nicht mal einen richtigen Zuschauerraum gibt es. Merkwürdiges Theater. Ja, aber wenn ihr wollt, können wir ja noch mal zusammen. Ich weiß nicht. Hey, da hat ja wohl jemand Fraxhausen, hä? Hä? Na, Angst. Die Hosen voll. Von wegen. So was? Eben war doch noch offen. Ein Schild. Seht mal, vorübergehend geschlossen. Wo kommt das denn hier? Komisch ist das alles. Irgendwas hat mich doch hierher gezogen. Und nun? Naja, falls dieses Irgendwas dich nochmal hierher zieht und du Unterstützung brauchst, ich meine, dein Freund scheint ja ein wenig ängstlich zu sein. Ich bin überhaupt nicht ängstlich. Schon gut, schon gut. Hier, meine Telefonnummer. Danke. Wie wär's mit einem sehr, sehr großen Eis? Au ja. Na gut. Okay. Die rennt ja gar nicht. Was ist denn mit dir los? Wir haben keine Zeit mehr für solchen Blödsinn. Ja, Klicks, man wird sich ja wohl noch wundern dürfen. Würdet ihr bitte stehen bleiben? Bitte. Na also, die hat immer noch Schiss. Diese Klicks. Bleib stehen. Danke. Charlotte. Was für eine Klamotte? Ich heiße Charlotte. Kann ich euch helfen? Oh, hab ich mich verhört? Klicks, kneif mich mal. Na los. Au, oh, du bist so toll, Klicks. Du musst Kontakt zu Professor Siebenfels aufnehmen. So schnell es geht. Zu wem? Professor Gottlieb Siebenfels. Sag bloß, du kennst den Professor nicht. Nein. Bei uns kennt ihn jedes Kind. Letztes Jahr hat er den Le Bon-Preis bekommen. Für die wichtigste Erfindung im Bereich der Universalphysik. Er ist der erste von euch, der den Preis bekommen hat. Na, kriegst der zweite. Alberich Einbein war der erste. Du meinst Albert Einstein. Hab ich doch gesagt. Einstein wusste nichts von dem Preis und konnte ihn auch nicht persönlich in Empfang nehmen. Also, ist er nicht der Erste? Ist er doch. Nein, doch. Ist er nicht? Doch. Ist er nicht? Aber ja. Aber nein. Aber doch. Aber niemals. Nein. Hör doch mal auf mit dem Fall. Wir können eh einpacken, Klicks. Die kennt Siebenfels nicht. Mit diesem Planeten ist irgendwas eben nicht in Ordnung. Hier ist der Maulwurf drin. Der Wurm. Was? Das heißt der Wurm, nicht der Maulwurf. Meine Rede. Ein Wunder, dass sie sowas wie Siebenfels oder Einstein hervorgebracht haben. Ein Universumswunder sozusagen. Rational nicht zu erklären. Oder wie Ultraprof Ugulalo vor unserer Abreise treffend bemerkte, ja, dass die... Ich kann googeln. Aber ja, natürlich, du kannst googeln. Das ist das Einzige, was wir hier alle könnt. Da muss man nichts mehr selber wissen. Was hast du eigentlich in deinem Kopf drin? Ist da irgendwas drin? Außer uns natürlich. Du weißt auch nicht alles. Aber fast alles. Wenn du so viel weißt, wieso verschwindest du dann nicht aus meinem Kopf? Zicke! Klucks! Hast du ein Problem? Du bist das Problem! Klucks. Du und dein Freund, dieser Dreiberg! Klucks. Ihr steckt alle unter einer Decke! Dreiberg? Jetzt tut sie so, als ob sie ihn nicht kennt. Unglaublich. Hab ich dir nicht gesagt, dass wir ihr nicht trauen können? Idiot. Was? Was hast du gesagt? Sag das nochmal. Ich... Idiot. Idiot. Idiot, Idiot, Idiot! Idiot. Charlotte? Idiot. Hey. Idiot. Charlotte. Idiot. Charlotte. Ja. Papa? Alles in Ordnung? Was? Wieso hast du mich geweckt? Ich war gerade... Du hast mich geweckt. Du hast geschrien, als ob ein Einbrecher vor dir stünde. Papa, kennst du einen Professor Siebenfels? Weißt du, wie spät es ist? 3.33 Uhr. Kennst du ihn oder nicht? Hast du Siebenfels gesagt? Ja. Siebenfels. Nein, sag mir nichts. Und Dreiberg? Jetzt wird geschlafen. Und denk erst gar nicht daran, den Computer einzuschalten, ja? Morgen ist Sendepause. Den ganzen Tag über. Papa, bitte nur... Nein! Das ist mein letztes Wort. Du brauchst Erholung. Die Schule war anstrengend genug. Gute Nacht. Netzsperre. Kapier ich nicht. Das ist, als ob man jemanden verhungern lässt. Geistig. Bloß gut, dass es Internetcafés gibt. Und wir haben hier auch was gefunden. Sind wir hier richtig? Hey, ich bin ein Berliner. Wieso müsst ihr immer so auf den Putz hauen? Wer? Ihr habt ein paar Häuser mehr, das macht euch aber nicht wichtiger. Na schön, du übernimmst. Hier ist die Adresse und hier ist der Stadtplan. Wo geht's lang? Wieso stand über Siebenfels nichts im Netz? Vielleicht gibt es ihn gar nicht. Fängst du schon wieder an? Vergiss es. Ich glaube, wir haben irgendwas übersehen. Immerhin haben wir Dreibergs Adresse gefunden. Sag mal, das ist doch... Das magische Theater. Genau. Da soll Dreiberg wohnen. Die Straße, die Hausnummer. Das ist Dreibergs Adresse. Alles stimmt. Die Tür steht offen. Nur für Kinder. Für Verrückte ist durchgestrichen. Sieh mal. Na ja, dann mal los. Nein, warte. Ich meine, wir sollten vielleicht... Was? Charlotte, warte doch. Charlotte. Ja, bitte? Bitte, ich möchte bitte Charlotte sprechen. Wer ist denn da? Siebenfels. Wer? Mein Name ist Siebenfels, Professor für Physik, Mathematik, Philosophie und einige andere Fächer, die mir jetzt leider entfallen sind. Tut mir leid, da haben Sie sich verwählt. Hören Sie, hier ist keine Universität, auch kein Institut, ja? Auf Wiederhören. Nein, bitte, bitte warten Sie, legen Sie nicht auf. Es gibt da ein kleines Problem. Was? Es ist eher ein großes Problem. Ein großes Problem? Was hat es mit Charlotte zu tun? Hat sie in letzter Zeit, wie soll ich sagen, seltsame Träume? Was geht Sie das an? Ja oder nein? Ja, hat sie. Gott sei Dank. Ich meine natürlich, das ist gar nicht gut, aber ich kann ihr helfen, denke ich. Wie denn? Am besten, ich komme zu Ihnen gleich. Hallo? Herr Siebenfels? Hallo? Herr Siebenfels? Bitte tretet ein. Wer ist da? Verzeihung, ich vergaß Licht zu machen. Es werde Licht. Na bitte. Willkommen in meinem Theater. Sie? Der Mann, der sich in Luft auflöste? Was? Sie haben uns eingesperrt. Aber nein, die Tür klemmt nur ein wenig. Nun kommt, kommt schon. Ich will euch zuerst das Theater zeigen. Deshalb seid ihr doch hier, oder? Naja. Mein Name ist Dreiberg, Dr. Dreiberg. Du bist Charlotte und du musst Felix sein, richtig? Woher wissen Sie das? Das ist mein kleines Geheimnis. Nun kommt schon. Hier hinein. Weil es kein Ende gibt. Wie bitte? Natürlich nicht wirklich, aber im magischen Sinne schon. Illusion, versteht ihr? Illusion. Illusion ist genauso wirklich wie alles andere auch. Wie Träume zum Beispiel. Deine Träume. Sie wissen... Wie viele es sind? Zwei oder drei. Wo kommen sie her? Hey, Charlotte. Wir sollten lieber verschwinden. Aber ja, geh nur, wenn du gehen musst. Auf Wiedersehen, Felix. Auf Wiedersehen. Und Charlotte bleibt noch hier. Sie scherzen. Das gibt es doch gar nicht. Das ist unmöglich. Da sehen Sie's. Sie glauben mir genauso wenig wie alle anderen. Egal, wo ich diesen Gedanken vortrage, ob vor Kollegen oder Laien, überall die gleiche Reaktion. Aus diesem Grund habe ich mich zurückgezogen und experimentiere nur noch privat, zu meinem Vergnügen sozusagen. Dabei ist es so naheliegend, so simpel. Wenn Sie mal verreisen möchten... Vielen Dank, ich nehme lieber das Auto oder das Flugzeug. Selbst mit Lichtgeschwindigkeit würden Sie Jahrzehnte brauchen, um von einer Ecke des Universums in eine andere zu kommen. Natürlich hat das Universum keine Ecken. Ja, natürlich nicht. Was? Das Universum hat keine Ecken. So ist es, ganz genau. Aber es ist so ungeheuerlich groß, dass ein Menschenleben nicht ausreicht, um bis zum nächsten bewohnten Planeten zu gelangen. Selbst dann nicht, wenn dieser Mensch mit Lichtgeschwindigkeit reisen würde. Wie schade. Sie sagen es und deshalb... Was sind Sie von Beruf? Ich bin Journalist. Oh, ich sollte besser nicht so viel reden. Ich denke nicht, dass ich über Sie berichten werde. Die Leute würden mich für verrückt halten. Ja, das ist anzunehmen. Wie sind Sie denn auf den Gedanken gekommen? Was? Wie kamen Sie auf den Gedanken, dass... Also Gedanken... Ach so. Ich hatte gerade ein Forschungsprojekt zu Anomalien von schwarzen Massen abgeschlossen und fühlte mich unterbeschäftigt. Also dachte ich darüber nach, was schneller sein könnte als das Licht. Ich fand zunächst keine Antwort und biss mich geradezu fest an dieser Frage, aber am 7. Juli des vorigen Jahres, 3:35 nachts, ging mir plötzlich ein Licht auf. Schlagartig wurde mir klar, dass nur die Gedanken schneller sein können als das Licht. Ich habe es ganz vorsichtig ausprobiert und bin zunächst auf der Erde herumgereist. Ich war am Amazonas, auf dem Mount Everest, in Tokio, in Buxtehude, in Aschersleben und sonst wo. Alles ging gut. Ich wurde mutiger, machte Ausflüge zum Mond und dann sogar zum Mars und... Ein Moment. Sukowala, sagt Ihnen das etwas? Wo bleibt Charlotte? Es ist Mittagszeit, sie wird bald hier sein. Sie kommt doch. Ja, natürlich. Der nächste Schritt folgte ganz logisch aus dem ersten. Ich entwickelte eine Technik, mit der per Gedankenkraft Personen von einem Ort zu einem anderen transportiert werden können. Deren Einverständnis natürlich vorausgesetzt. Neuro- bzw. Gedankenfahrstuhl habe ich diese Vorrichtung genannt. Dazu ist es nötig, dass der Transporteur Ein- und Ausstiegsort kennt. Ich habe den Le Bon-Preis für diese Erfindung erhalten. Den wichtigsten Preis im Universum. Le Bon-Preis. Der Preis wird auf Sukowala verliehen. Also, Sie waren auf Sukowala? Ja, sonst hätte ich die beiden ja doch nicht einladen können. Klicks und Klocks. Genau, aber irgendetwas ist schief gelaufen. Sie sind in Charlottes Kopf gelandet. Aber die kennt den Rückweg nicht und deshalb sitzen die beiden fest. Da ist sie. Einen Augenblick bitte. Felix, wie siehst du denn aus? Was ist denn passiert? Wo ist Charlotte? Ich habe es doch gleich gesagt. Die steckt mit Treiberg unter einer Decke. Aber jetzt alles. Lass sie in Frieden. Lass sie in Frieden, lass sie in Frieden. Und ja, was wird das uns? Sieh mal, die rennt schon wieder nach vorne. Oh. Bleib stehen! Das ist eine Wand. Hat's wenigstens ordentlich wehgetan? Ich blute. Ja, so kam ich es endlich. Das ist kein Traum mehr. Treiberg hat uns eingesperrt. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich habe sie befreit. Sie wollten doch raus aus Charlottes Kopf. Jetzt sind sie draußen und wieder ganz real und materialisiert. Willkommen im magischen Theater. Wo stecken Sie? Hier oben. Kommen Sie herunter! Ich bleibe lieber hier. Wir können uns auch so verständigen. Hoffe ich jedenfalls. Es tut mir übrigens leid, dass ich Sie dort unten festhalten muss. Aber der Ort, an dem Sie sich gerade befinden, liegt unter einer Gedankenschutzhülle. Es hat also keinen Sinn, wenn Sie versuchen, sich gegenseitig nach Sukowala zu schicken. Haben Sie uns umgelenkt? Ja, sicher. Und warum in den Kopf dieser... Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich bitte um Verzeihung. Kommt nicht wieder vor. Weshalb machen Sie das? Weshalb? Ich werde ein interplanetares Reisebüro aufmachen, mit Ihrer werten Hilfe. Ich werde reichlich Geld verdienen und anschließend die Idee verkaufen. Das Militär wird sicher Interesse an der Idee haben. Stellen Sie sich vor, ganze Armeen kann man verlegen ohne Hilfe von Flugzeugen, Schiffen, Hubschraubern. Das können Sie nicht machen! Außerdem ist es nicht Ihre Idee! Ich bin der Einzige, der Siebenfels geglaubt hat. Alle anderen haben ihn nur ausgelacht. Er sollte froh sein, dass ich, sein ehemaliger Assistent, seine Theorie zur Anwendung bringe. Und nun entschuldigen Sie mich. Ich habe noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Ich muss mein magisches Theater, das unter uns gesagt miserabel lief, auflösen und das Reisebüro eröffnen. Ach ja, Charlotte, vielen Dank, dass du unsere Freunde so gut verwahrt hast. Du kannst gehen, wenn du willst. Ich brauche dich nicht mehr. Ich werde sie verraten. Aber natürlich, versuch es nur. Alle werden dir glauben, eher noch als einem Professor Siebenfels. Davon bin ich überzeugt. Ganz und gar. Ganz und gar. Warte, wie hieß dieser Planet? Das habe ich doch schon dreimal gesagt, Herr Wachtmeister. Der Polizeimeister, bitte, Polizeimeister. Sag's nochmal. Zukovala. Ah ja, und dieser Planet mit dem schönen Namen Zukovala ist 94 Lichtjahre von der Erde entfernt. Habe ich das in etwa richtig verstanden? Ja. Und diese Zukovalaher, wie du sie nennst, heißen Klicks und Klocks. Das sagte ich doch. Ja, genau, das sagtest du. Und wie sind sie in das magische Theater gekommen? Ich weiß es nicht. Sie waren in meinem Kopf und auf einmal... So, und auf einmal waren sie nicht mehr in deinem Kopf. Sie wollen zurück. Sie müssen ihnen helfen. Aber für Zukovala ist die Polizei von Zukovala zuständig. Fällt nicht in unser Ressort. Tut mir leid. Sie glauben mir nicht. Aber ja, ich glaube dir. Und ich werde dich jetzt nach Hause bringen. Wo wohnst du? Ich komme gerade von zu Hause. Papa war nicht da. Felix konnte ich auch nicht erreichen. Du bist doch nicht etwa ausgerückt? Nein. Wie kommen Sie darauf? Nein, sonst wärst du ja nicht zu uns gekommen. Ich hab's. Ich fahr dich ins Krankenhaus. Ich bin nicht krank. Nicht krank? Nein, natürlich bist du nicht krank. Aber weißt du, ich meine, wo willst du denn hin? Hey, bleib hier. Hey, warte doch. Ist die Nachrichtenabteilung, nicht der Kinderkanal. Wenn du mit den Leuten vom Kinderkanal sprechen willst. Denkst du etwa, dass wir von der Zeitung alles glauben und alles schreiben? Nein, das machen wir nicht. Wir haben schließlich eine Aufgabe zu erfüllen. Und die lautet, den Bürger schnell, umfassend und vor allem wahrheitsgetreu zu informieren. Hans, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und dass sie mir glauben. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist eine tolle Geschichte. Die ist so verrückt, die kann man sich gar nicht ausdenken. Da sind wir ja schon. Bloß gut, dass ich heute meinen freien Tag habe. Kein magisches Theater mehr, wie du gesagt hast. Dreiberg hat es also wahrgemacht. Neueröffnung. Big Jump. Erstes transgalaktisches Reisebüro. Überall Luftballons. Transgalaktisches Reisebüro. Weißt du was? Ich habe da eine Idee. Was für eine Idee? Du wartest hier auf mich. Worauf soll ich warten? Was wollen Sie machen? Das wirst du gleich merken. Ich will mitkommen. Da drin ist es zu gefährlich für dich. Dreiberg kennt dich, aber mich kennt er noch nicht. Hans! Hans! Hallo? Hallo? Guten Tag. Willkommen bei Big Jump, dem ersten transgalaktischen Reisebüro, mein Herr. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Sie möchten verreisen, allein, zu zweit oder in Familie? Wie viele Kinder haben Sie? Ich möchte allein reisen. Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Da sind Sie bei mir genau richtig. Kennen wir uns? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe heute eine ganz besondere Reise im Angebot zum Einführungspreis. Eine Reise, halten Sie sich fest, in eine andere Welt. Wie bitte? Will sagen, auf einen anderen Planeten. Eine Reise, die Sie nie vergessen werden, das kann ich Ihnen versprechen, von der Sie noch Ihren Enkeln vorschwärmen werden. Ja, ich wollte eigentlich nur an die Ostsee. Ostsee? Ja, Ostsee. Strand, Wasser, Wellen, Möwen, Sandburgen. Was für Sandburgen? Kennen Sie keine Sandburgen? Sie könnten auf einen fernen Planeten reisen und stattdessen wollen Sie Sandburgen bauen? Primitive, lächerliche Sandburgen an primitiven, lächerlichen Stränden? Haben Sie was gegen Sandburgen? Sie sind der 111., der mich das fragt. Na gut, ich höre. Was? Machen Sie mir ein Angebot. Sie meinen... Aber ja, erzählen Sie mir alles über Ihr tolles Eröffnungsangebot. Also, die Sache ist die... Guten Tag, Dr. Dreiberg. Was willst du denn schon wieder? Das ist die Straße. Hast du nicht etwas von einem magischen Theater gesagt? Ich sehe aber nur ein Reisebüro, Big Jump. Immer und überall diese falschen Versprechungen. Ja? Sind Als wir hier richtig, Felix? Da bin ich der Meinung. Ich weiß nicht. Eigentlich müssten wir richtig Dass man sein. Glasklare Begriffe verwenden sollte, das würde Missverständnisse ausschließen. Und warum sollte Dreiberg ein magisches Theater aufmachen? Und dann vielleicht noch ein Reisebüro. Er ist Wissenschaftler. Ja, vielleicht braucht er das Geld und will deshalb Reisen zu anderen Planeten verkaufen. Ach, was? Würde übrigens nur funktionieren, wenn Dreiberg selbst bereits am Ausstiegsort gewesen wäre. Es sei denn... Es sei denn, er hätte Klicks und Klocks über Charlotte. Richtig. Wenn er Klicks und Klocks materialisiert hat, das wäre natürlich etwas ganz anderes. Das ist es. Deshalb war er hinter Charlotte her. Schon in der Bahn und dann auf dem Keuwitzplatz. Und schließlich die Geschichte mit dem magischen Theater. Ja. Er wollte an Klicks und Klocks ran. Was? Wieso habt ihr mir das nicht erzählt? Wir müssen da rein. Nicht so schnell. Immer erst schön nachdenken. Die Tür ist zu. Aus technischen Gründen geschlossen. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Da scheint niemand da zu sein. Oder will nicht aufmachen. Du warst schon mal da drin, Felix. Ja. Und du kannst dich noch genau erinnern? Ja. Gut. Dann werde ich dir jetzt sagen, was du tun wirst. Ich? Ja, du. Aber... Keine Angst. Wird schon schief gehen. Ich finde es schön, dass Sie sich für diese einmalige Reise entschieden haben, alle beide. Gratulation. Sie leisten Pionierarbeit. Für mich... Für mein transgalaktisches Reisebüro und nicht zuletzt für die Menschheit. Letztere wird leider nicht erfahren, dass Sie sich aufgeopfert haben. Schade, sehr schade. Aber so ist das nun mal. Der eine wird berühmt und reich und der andere hat die Arbeit. Wie finden Sie übrigens den Namen meines Unternehmens? Big Jump. Klingt das nicht wunderbar? Klingt das nicht nach allergrößten Abenteuern in den ungeheuren Weiten des Universums? Naja, geht so. Dürfte ich bitte um eine Unterschrift bitten? Das ist Erpressung. Oh ja, das ist es. Aber ich würde Ihnen nur ungern wehtun. Vielen Dank. Und nun hier entlang. Haben Sie gestern die Notbremse gezogen? Die Notbremse? Na, im Zug. Ach, das meinen Sie? Ja, ich ziehe hin und wieder die Notbremse. Manchmal ist das notwendig, vor allem, wenn etwas nicht in die gewünschte Richtung läuft. Lassen Sie uns gehen, das ist Freiheitsberaubung. Natürlich, natürlich, Sie können gleich gehen, aber die Richtung bestimme ich. Und die heißt Sukovala. Also los jetzt! Da hinunter. Viel Spaß auch am anderen Ende des Universums. Ich würde sehr gern selbst dorthin verreisen, aber ich habe hier noch einiges zu erledigen. Es war dumm von dir, noch einmal herzukommen, Charlotte. Da draußen hat ja wohl niemand geglaubt, was? Kein Wunder. Die meisten Menschen glauben nur das, was sie verstehen können. Sind Sie bereit? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ihr da unten, es geht los. Herr Klicks, Sie übernehmen unseren Herrn Zugbegleiter. Und bitte die Fahrkarte vorher kontrollieren. Kleiner Scherz. Herr Klocks, Sie transportieren das Fräulein hier. Ausgerechnet diese Zehn. Hör auf, Klocks. Fällt dir nicht noch irgendwas ein? Klicks, ich überlege schon die ganze Zeit, Klicks. Klicks, ist dir was eingefallen? Nein. Und machen Sie bitte keinen Ärger da unten, sonst sehen Sie Ihren Heimatplaneten nicht wieder. Ich öffne jetzt den Gedankenstartplatz. Der Countdown läuft. 10. Lassen Sie uns gehen. Ich habe der Polizei Bescheid gesagt. Sie muss gleich hier sein. 9. Ich werde Sie wegen erzwungener Unterbrechung des Zugverkehrs anzeigen. 8. Wir kommen zurück und dann... Das bezweifle ich. 7. Schicken Sie mich allein nach Sukuwala und lassen Sie Charlotte hier. 6. Schicken Sie mich und lassen Sie Hans hier. 5. Schicken Sie mich. 4. Nein, mich. 3. Nein, mich. 2. Mich. Mich. 1. Schluss mit der Zählerei. Aufhören. Professor Siebenfels, wie kommen Sie hierher? Wo sind Sie? Professor! Suchen Sie jemanden? Hier? Hier unten! Hier, hier unten! Was soll bloß dieser unwissenschaftliche Unsinn, Dr. Dreiberg? Ein Reisebüro. Haben Sie das von mir gelernt? Wohl kaum. Öffnen Sie. Nun machen Sie schon. Kommen Sie herauf. Es ist vorbei. Danke, Professor Siebenfels. Fast wäre der Zug abgefahren. Danke. Ja, keine Sekunde zu früh. Großartig. Klox. Ja, ist doch wahr. Es tut mir leid. Wenn Sie möchten, führe ich Sie, bevor ich Sie auf Ihren Heimatplaneten zurückbringe, noch durch mein Labor. Ich habe eine neue Entdeckung gemacht. Labor? Neue Entdeckungen? Wir können euch die Stadt zeigen, wenn ihr wollt. Felix kennt sich aus. Aber ja, ich nehme sehr gerne an. Vielen Dank. Wie Dreiberg geguckt hat, als der Professor plötzlich neben ihm auftauchte. Wie eine alte Dampflok, der langsam der Dampf ausgeht. Apropos Lok, habt ihr mitgekriegt, wie begeistert Klicks und Klocks von der Fahrt mit dem Intercity-Express waren? Ja, vor allem Klocks. Und von den Fahrkartenautomaten. Und vom Fernsehturm. Und vom neuen Bahnhof. Und von den Flugzeugen im Technikmuseum. Mhm. Ich würde zu gern wissen, was die beiden jetzt auf Sukuwala machen. Was sie über uns berichten. Ja, aber vergiss das Essen nicht, Charlotte. Keine Angst, Papa. Gulasch mit Klößen und Rotkraut ist doch mein Lieblingsgericht. Lecker. Felix, willst du mir nicht endlich verraten, wie du das mit dem Professor gemacht hast? Habe ich doch schon gesagt. Der Professor war plötzlich in meinem Kopf. Dann habe ich mir den Innenraum vom Magischen Theater vorgestellt und er ist wieder ausgestiegen. Das war alles? Mann, es hat fürchterlich gekribbelt. Hier hinten. Ich dachte schon, es würde nicht klappen. Es war auch echt knapp, aber du hast es geschafft. Na, ich hoffe nur, dass Dreiberg nicht ungestraft davonkommt. Ich weiß nicht. Der Kommissar hat gar nicht richtig hingehört. Du musst was darüber schreiben, Papa. Ein Artikel für die Zeitung. Ja? Soll ich? Was meint ihr? Ja! Ja! Ja! Ja! Ja, ja, na gut, na gut, ja, na gut. Charlotte? Ja. Charlotte? Ja. Charlotte, was ist denn los? Ja. Hey, ja. Mädchen. Hm? Was? Sag mal, du hast im Schlaf geschrien. Für zwei. Ich? Wo bin ich? Na, zu Hause. Wo denn sonst? Mama, du bist es? Wer sonst? Ich dachte, ich wäre bei Papa. Na, du fährst erst morgen nach Berlin. Mama? Schlaf noch ein bisschen. Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? 3.33 Uhr? Ja, genau. Woher weißt du das? Kennst du einen Professor Siebenfels? Siebenfels? Siebenfels? Hat der nicht gerade einen Nobelpreis bekommen? Es war für Physik. Es kam in den Abendnachrichten. Du hast sie doch auch gehört. Schon vergessen, meine Große. Glaubst du, dass man in Gedanken verreisen kann? Was? In Gedanken? Kannst du dir das vorstellen? Ja. Also vielleicht kann man den Gedanken nicht wirklich verreisen, aber immerhin so, dass man denken könnte, man würde verreisen. Bist du denn verreist? Ja, allerdings. Big Jump oder Charlotte träumt. Ein Hörspiel für Kinder von Wolfgang Zander. Musik Henrik Albrecht. Es sprachen Charlotte, Hanna Mateka, Felix, David Reibel, Klicks, Stefan Kaminski, Klocks, Nico Holunitsch, Zugbegleiter Hans, Axel Prahl, Dr. Dreiberg, Udo Schenk, Professor Siebenfels, Jürgen Holz, Charlottes Vater, Boris Alinowitsch, Charlottes Mutter, Bettina Kurt, Verkäuferin, Nana Spier, Polizist, Axel Wandke. Ton Bernd Friebel und Sabine Winkler. Regieassistenz Roman Neumann. Regie Beatrix Ackers. Dramaturgie und Redaktion Christina Schumann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2007. Klocks und Klicks ja noch mal Glück gehabt. Und Charlotte und Hans, der Zugbegleiter, auch. Um ein Haar wären sie auf Sukuvala gelandet, irgendwo im Weltall. Aber Professor Siebenfels hat das noch rechtzeitig verhindert. Und deshalb darf der Professor jetzt wieder in sein geliebtes Labor zu Forschungszwecken. Im Labor, im Labor, im Labor. Professoren, Forscher, Bastler und Doktoren. Warum können Fliegen fliegen? Kann man Sonnenstrahlen biegen? Was ist Aluminium? Warum sind Bananen krumm? Flüssigkeiten, Pulverdampf. Es blubbert hier, es blubbert da. Flüssigkeiten, Pulverdampf. Einmal bist du unsichtbar. Und es scheint wie Zauberei. Aus Gelb wird blau. Aus Blau wird Grau, aus Grau wird Teer so schwer wie Blei. Und aus dem Schlauch kommt roter Rauch und nebenbei wird alles grün. Die Pflanzenbrei, na und der Rest wird plötzlich fest und es riecht nach Ei. Ei, ei, ei, ei. Hier wird gekocht, gebraut, tiefgefroren, aufgetaut und wenn es doch mal explodiert, wird es gleich nochmal probiert. Bastler und Doktoren. Warum können Fliegen fliegen? Kann man Sonnenstrahlen biegen? Was ist Aluminium? Warum sind Bananen krumm? Im Laboratorium. Im Labor von der Gruppe Rumpelstil. Am nächsten Sonntag hört ihr hier bei Kakadu die Geschichte von Malte. Der ist 12 Jahre alt und wohnt in einem kleinen Dorf. Dort haben seine Eltern einen Gasthof. Viel ist da nicht los, aber eines Tages quartiert sich die adlige Familie von Quast in dem Gasthof ein. Die von Quasts hatten ein Begräbnis auf dem Friedhof gleich neben dem Gasthof und da war auch ein blonder Junge dabei. Malte hat ihn von seinem Fenster aus beobachtet. Und dann hört er, gerade als er auf der Toilette sitzt, wie sich die Familie Quast unten in der Gasthausstube über einen Fluch unterhält, der über der Familie liegen soll. Fluch? Oh, Entschuldigung. Die Tür war nicht abgeschlossen. Ach so, naja, also ich wollte gerade... Lauschst du? Ich? Was? Ich wohne hier. Ich meine, du sitzt doch nicht einfach so auf dem Klodeckel rum. Nein, naja, Ich wette, doch. Du hast sowieso nichts gehört. Je vornehmer so eine Familie tut, desto weniger wird geredet, weißt du? Heißt du auch von Quast? Gottfried von Quast. Wir haben alle so blöde Namen. Ich heiße Malte. Ich hab dich schon auf dem Friedhof gesehen. Ich dich nicht. Von meinem Zimmer aus kann ich auf Feldeisens Friedhof gucken. Echt? musst du mir gleich mal zeigen. Ich weiß nicht. Ich würde gern mal auf dein Zimmer kommen. Da gibt's nichts Besonderes. Aber eigentlich wollte ich erst mal aufs Klo. Oh, natürlich. Ob sich Malte und Gottfried von Quast miteinander anfreunden und was es mit dem geheimnisvollen Fluch auf sich hat, das erfahrt ihr nächsten Sonntag um 13.30 Uhr in Teil 1 von unserem Hörspiel Gespensterlied. Da wird's richtig spannend, vor allem wenn Malte um Mitternacht heimlich aus dem Haus schleicht und Detektiv spielt. Morgen um 13.30 Uhr startet eure Sendung in die neue Woche mit den Kindernachrichten, mit Musik extra für euch und mit vielen Berichten. Wir haben morgen zum Beispiel einen tollen Filmtipp für euch und ihr hört von einem Anti-Gewalt-Projekt von Kindern in Berlin. Also bis morgen um 13.30 Uhr. Tine sagt Tschüss, ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag und hier geht's jetzt gleich weiter mit der Sendung Musiksalon.